Also, mein Vortrag heißt Gebremster Schaum über den Linksradikalismus im Sozialstaat. Politischer Normalzustand war es vor den Finanzkrisen gewesen, dass es einerseits den Kapitalismus gab und andererseits eine klitzekleine, aber unerschütterliche radikale Linke, die ihn abschaffen wollte. Das war übrigens auch mein Verein. Wir blieben Protestbewegung, nachdem die schon lange nicht mehr existierte. Dann brach auch noch der Ostblock zusammen. Kein Problem für uns, mit Rückschlägen zu leben, hatten wir gelernt. Uns konnte keiner was anhaben, wir waren einfach zu klein. Wenn scharf geschossen wird, sind Zwerge, weil schwer zu treffen, im Vorteil. Wir hatten damals den gleichen Traum wie alle Kleinen. Wenn wir mal größer sind, werden wir irgendwas ganz Tolles, zum Beispiel Rennfahrer, Testpilot, Polarforscher, Filmstar oder eben Revolutionär. Das ist in der Regel ein kurzer Traum, die Kleinen wachsen schnell und spätestens, wenn sie in die Schule müssen, fängt der Abgleich der Zielvorgaben mit den vorhandenen Möglichkeiten an. Dann setzt sich allmählich Realismus durch. Bei der revolutionären Linken jedoch hörte die Träumerei nie auf, weil die revolutionäre Linke nämlich nicht wuchs, sondern schrumpfte. Der Film lief rückwärts. Je älter wir wurden, desto kindischer wurden wir zugleich. Wir waren das Bübchen, das unbedingt Pianist werden will, aber nie klimpern darf und nie feststellen wird, dass es für diesen Job vielleicht die falschen Pfötchen auf die Welt mitgebracht hatte. Ins Ziel, der einst den Kapitalismus abzuschaffen und ihn durch den Sozialismus zu ersetzen, konnte man folglich hineinfantasieren, was man wollte. Denn eine Realität, an der die Wunschfantasien sich hätten reiben können, existierte nicht. Die revolutionäre Linke brauchte sich keine Gedanken machen darüber, wie dieser Sozialismus, nachdem sie sich so sehnte, denn eigentlich funktionieren solle. So weit würde es ja doch nie kommen. Richtige Revolutionäre sind voller Ungeduld und immer in Eile. Die Zeit drängt. Bei uns war es gerade umgekehrt. Wir hatten alle Zeit der Welt. Der Sozialstaat lässt auch seine Revolutionäre nicht verhungern. Man träumte halt ein bisschen. Unerfüllbare Träume sind die schönsten, weil sie nie mit der Realität kollidieren können. Was haben wir uns eigentlich damals gedacht, frage ich mich manchmal. Haben wir uns überhaupt etwas gedacht? War der Sozialismus, den wir im Mund führten, tatsächlich eine Idee? Oder war er nicht eher eine gedankenlose Schwärmerei, vergleichbar der an grauen, kalten Novembertagen im Vorweihnachtsgewühl sich einstellenden Sehnsucht nach einsamen Palmenstränden auf tropischen Inseln, wo man nach 3 Tagen wahnsinnig würde, wäre man wirklich dort? Waren wir so verblendet wie die Kleinanleger beim Dotcom-Hype? War der Sozialismus am Ende auch nur eine Spekulationsblase gewesen? Was unterschied eigentlich unseren Glauben ans Wunder, welches eine proletarische Revolution bewirken werde, vom Wunderglauben der Kleinanleger, die sich von einer Technologie, gerade weil sie diese Technologie nicht verstanden, plötzlichen Reichtum für alle versprachen? Wie ähnlich wir einander doch damals gewesen sind, wir Linksradikale und die gelackmeierten Kleinaktionäre. Aus Nichtwissen schöpften wir Gewissheit. Ahnungslos inspirierte unsere Träume. Unseren gemeinsamen Traum vom Schlaraffenland. Die geleimten Kleinanleger und wir. Das waren ein gemeinsames Ziel und 2 verschiedene Wege dorthin. Angekommen ist keiner. Es war nämlich so, dass wir glaubten, 2 Asse im Ärmel zu haben, das Proletariat und die Revolution. Deshalb bestand für uns gar keine Notwendigkeit, sich um die Details zu kümmern. Die Idee war etwa die, wenn wir die Arbeiter nur tüchtig schubsen und aufs richtige Gleis setzen, dann werden die das Kind schon schaukeln. Das Proletariat war schließlich die revolutionäre Klasse, so hatten wir Marx verstanden. Also musste man die Arbeiter nur dazu bringen, sich überhaupt mal in Bewegung zu setzen. Die richtige Richtung würden sie dann ganz von alleine finden. Denn die revolutionäre Klasse kann, wie der Name schon sagt, gar nichts anderes machen als Revolution. Und wenn die fertig ist, kommt der Sozialismus dabei heraus. Jedem nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten und alle haben einander lieb. Ende gut, alles gut. Dank solcher Illusionen gelang das Kunststück, ein braves, risikofreies Leben zu führen und sich dabei als Revolutionär zu fühlen, der bis zum letzten Blutstropfen für den Sozialismus kämpft. Denn soweit dieser Kampf uns betraf, uns überhaupt betraf, war er reiner Propagandakrieg. Auch wenn es zu Aktionen kam, waren die nichts als Propaganda, Propaganda der Tat in diesem Fall, bei der RAF eine Show mit echten Toten. Denn alle von ihr angerichteten, also alle von der RAF angerichteten Personen und Sachschäden zusammengerechnet, betrug die Summe nur einen Bruchteil der Differenz zwischen den Personen und Sachschäden im Straßenverkehr an einem Osterwochenende mit schönem und einem anderen mit schlechtem Wetter. Die Aktionen selbst waren bedeutungslos. Was zählte, war das Medienecho, von dem die Urheber sich eine Mobilisierung der Bevölkerung erhofften. Die trat ja dann auch ein, nur war es nicht die bezweckte. Was dem System wirklich wehgetan hätte, nämlich streiken und Fabriken besetzen und dabei den Arbeitsplatz riskieren, konnten wir linksradikalen Revolutionäre doch gar nicht, weil wir keine Arbeiter waren. Und die Arbeiter, die es gekonnt hätten, taten es nicht, weil sie keine linksradikalen Revolutionäre waren. Revolution machen zu wollen, glaubte nur, wer durch sein objektives Unvermögen geschützt davor war, seinen Willen durch die Tat jemals unter Beweis stellen zu müssen. Anders gesagt, Bedingung der Sehnsucht nach dem Sozialismus war ihre Unerfüllbarkeit. Die Rollenverteilung, dass wer wollte, nicht konnte und wer konnte, nicht wollte, funktionierte wie eine Bestandsgarantie. Es war sichergestellt, dass mit dem Kapitalismus auch die Aufgabe der linksradikalen Revolutionäre, den Kapitalismus abschaffen zu wollen, uns auf ewig erhalten bleiben würde. Man durfte ein Leben lang in aller Ruhe Marx studieren, ohne fürchten zu müssen, von einem Tag auf den anderen plötzlich arbeitslos geworden zu sein, weil eine Revolution den Kapitalismus beseitigt hatte. Das größte Berufsrisiko für den Marxisten nämlich ist, dass der Kapitalismus tatsächlich abgeschafft wird. Dann stünde er vor dem Nichts. Schließlich hat er eine langjährige Ausbildung als Kapitalismuskritiker hinter sich und oft keinen anderen Beruf erlernt. Was soll er machen? Den lieben langen Tag. Wozu ist er noch nützlich, wenn es den Kapitalismus nicht mehr gibt? Es ist eine Art Naturgesetz, dass Revolutionen, wenn sie gelingen sollen, ihre Väter fressen müssen. Moses durfte bekanntlich das gelobte Land nur sehen, aber nicht betreten. Und wer will schon gerne gefressen werden? Jeder Gesellschaftskritiker hat sich, wenn er ehrlich ist, schon die Frage stellen müssen, wie es ihm wohl erginge, verschlüge es ihn in eine perfekte Welt. Und die ehrliche Antwort lautet, es wäre die reine Hölle. Nein. Daraus folgt, ich muss abschaffen. Daraus folgt, dass man Gesellschaftskritikern nie blind vertrauen darf. Sie hängen an ihrem Beruf, sie brauchen die falsche Gesellschaft, das Objekt ihrer Kritik, dringender als jeder andere. Gewiss leiden sie auch unter der falschen Gesellschaft, aber dieses Leiden spendet zugleich Lust und gibt ihrem Leben einen Sinn. Und so darf man bei ihnen ein unterschwelliges Interesse erwarten, die Quelle von Lust und Sinn zu erhalten. Vermutlich war es bei uns den Linksradikalen so ähnlich. Revolution machten wir ja nicht. Unsere Aufgabe sahen wir vielmehr darin, den Kapitalismus in Wort und Schrift anzuprangern. Das ist nicht verboten und wenn man es gut macht, bekommt man dafür sogar Geld. Solange jedenfalls, wie elegant formulierte Kapitalismuskritik, ein Spaß für aussterbende Bildungsschichten bleibt und weder bei den Funktionseliten noch bei den Massen auf Widerhall stößt. Nehmen wir als Beispiel die Zeitschrift Konkret. Seit nunmehr bald 40 Jahren schreibt der Herausgeber allmonatlich einmal die herrschende Klasse in die Tonne, samt allem, was dazugehört. Als ich in den 80er Jahren dazu stieß, wurde die Front noch breiter. Die Ökopaxe, der Antiamerikanismus und der Antisemitismus der Linken, Deutschtümelei und Wiedervereinigungsgelüste waren meine Spezialgebiete. In diesem Zeitraum ist politisch viel passiert, aber rein gar nichts, was man mit noch so viel Fantasie als Wirkung von konkret Artikeln interpretieren könnte. Das war keine Überraschung. So dämlich können wir gar nicht gewesen sein, dass wir mit Erfolgen im Vielfrontenkrieg gerechnet hätten. Und damit stellt sich die Frage, was wir eigentlich wollten. Vielleicht den anderen zeigen, dass wir besser denken, schreiben und lesen können als sie. Daran stört sich keiner. Solche Konkurrenz ist gut fürs Geschäft und obendrein in diesem Fall sogar kulturpolitisch wertvoll und erwünscht. Was haben wir erreicht? Deutschland ist wieder vereinigt. Die Armen wurden ärmer, die Reichen reicher. Kremnitzer darf 1,5 Stunden im Deutschlandfunk aus seinem Leben plaudern und ich halte hier mal wieder einen Vortrag. Das ist der Ertrag von 40 Jahren Revolution am Schreibtisch. Für die Produzenten von Linksradikalismus in Textform rentiert sich also das Geschäft einigermaßen, wenngleich bei Gott nicht gut. Aber welchen Nutzen davon haben die Mäzene und Kunden? Warum unterstützen und kaufen die Leute das Zeug? Die Arrivierten können zum Beispiel aus Förderung und Konsum von Linksradikalismus in Textform einen Distinktionsgewinn erzielen. Im Einerlei der Millionäre sticht ein Linksradikaler unter ihnen hervor wie ein bunter Hund. Schade, dass sich in Deutschland nur wenige Wohlhabende diesen preiswerten Luxus leisten wollen. Überhaupt wäre mal zu fragen, welche tatsächliche Funktion der Linksradikalismus in einer Gesellschaft besitzt, in der er seine deklarierte Funktion, nämlich eine Revolution herbeizuführen, offensichtlich nicht erfüllen kann. Was hat man davon, ein Linksradikaler zu sein? Nur die Hoffnung auf ein Wunder in ferner Zukunft? So selbstlos und vergeistigt sind nicht mal die Anhänger der Religionen. Der Glaube muss bereits in diesem Leben Vorteile bringen, wenn er geglaubt werden will, nicht erst im Himmel. Welche Vorteile könnten das beim Linksradikalismus sein, außer Orientierung, Zuordnung und Gemeinschaft, wie sie auch jeder Fußballverein zu bieten hätte? Zum einen natürlich der eben erwähnte Distinktionsgewinn, aber um den einzustreichen, muss man es weit gebracht haben. Bei Landstreichern und Sozialhilfeempfängern macht der Linksradikalismus nicht viel her. Man unterstellt ihnen Neid und andere niedrige Beweggründe. Beim akademischen Proletariat ist der Ertrag eher noch geringer und bei den Mittelschichten nicht viel besser. Die T-Shirts, welche der Verlag für 20 Euro anbietet und mit welchem der Träger sich als Konkret-Fan outet, dürften daher kein Renner werden. Ein Linksradikaler sollte schon Millionär sein, damit die Öffentlichkeit ihm Aufmerksamkeit schenkt und keiner die Edelmütigkeit und Lauterkeit seiner Motive bezweifelt. Wichtiger ist vielmehr, dass der Linksradikalismus auch Lebenshilfe und Seelentrost spenden kann. Wie das funktioniert, lässt sich wiederum ganz gut am Beispiel der Zeitschrift Konkret analysieren. Der Herausgeber stilisiert sich selbst zu einem Mann, der beim Spiegel einen Top-Job hingeschmissen hatte und eine steile Karriere in den Wind geschlagen, weil er sich nicht verbiegen lassen wollte. Nun sind hypothetische Alternativlebensläufe immer Fiktion. Ob eine Spiegelkarriere stattfinden und ob sie auf dem Chefsessel oder in der Trinkerheilanstalt enden wird, weiß im Voraus niemand. Aber das spielt keine Rolle, weil Kremnitzer oft genug bewiesen hat, dass er tatsächlich schreiben kann. Nicht nur in seinen geschliffenen Kolumnen und in Kremnitzers Express, sondern auch als Ghostwriter diverser Wallraff-Titel, die Bestseller wurden. Der ideale Spiegelmann also, und deshalb kauft man ihm seine Version einer Geschichte ab, die erheblich komplizierter gewesen sein könnte, als der Reim, den er sich auf sie macht. Kraft dieser Geschichte nun wird er zur Idealidentifikationsfigur für die vielen, die sich übergangen und zurückgesetzt fühlen und mit ihrem Schicksal hadern, weil sie glauben, sie hätten einen besseren Posten verdient, als sie ihn bekommen haben. Das Bürgerleben ist nämlich alles andere als ein Zuckerschlecken, weil die verdammte Konkurrenz nie schläft. Der Existenzkampf heißt nicht nur so, er ist auch einer. Blessuren und Niederlagen sind unvermeidlich. Bei der Verarbeitung von Niederlagen hilft der Trick, sie in einen moralischen Sieg umzumünzen, nach dem Schema, ich bin zu gut für diese schlechte Welt, zu anständig, ehrlich, aufrichtig, prinzipientreu, qualifiziert. Spätestens nach dem dritten Glas Wein kann jeder, der im Berufsleben steht, egal wie weit oben, eine Variante dieser Geschichte erzählen. Bei den Linken klingt sie etwa so: Wenn ich zu Kreuze gekrochen wäre und meine politische Überzeugung verraten hätte, dann hätte ich Karriere gemacht und wäre längst Professor geworden oder Chefredakteur oder mehr. Dabei verhält es sich doch genau umgekehrt. Die Zahl der Ja-Sager ist riesengroß, die Konkurrenz gewaltig und erdrückend. In der kleinen Nein-Sager-Nische sind die Aufstiegschancen viel besser. In der Linkspartei kann man als Quereinsteiger auch noch mit 40 Ortsvereinsvorsitzender werden. Bei der CDU muss man für diesen niedrigen Job schon in der Jungen Union gewesen und ein guter Strippenzieher geworden sein. Aber die Tatsachenverdrehung hilft eben den Schreibern wie den Lesern. Aus Letzteren werden Abonnenten, wenn der Linksradikalismus Lebenshilfe wird und dank dieser Funktionalität konsumierbar. Die Abonnenten sind als solche schon Personen, die keinen Umsturz erwarten. Also einfach schon durch die Tatsache, dass sie ein Abonnement sich holen. Also, die Abonnenten sind als solche schon Personen, die keinen Umsturz erwarten, sondern darauf vertrauen, dass sich an ihren Lebensumständen nie etwas ändern wird, nicht mal die Adresse. Von denen konnte man als linksradikaler Schreiber sogar leben und nicht mal schlecht. Und wenn man es nicht konnte, wenn man kein Geld für Schreibtätigkeit bekam, trieb einen trotzdem kein knurrender Magen auf die Barrikaden. Dafür sorgte der Sozialstaat und in der Überflussgesellschaft fällt auch für die Armen was ab. Holt man sich das Regal halt vom Sperrmüll statt von Ikea. Manchmal ist es sogar besser. So war das also in der guten alten Zeit. Das Kapital erwirtschaftete Profite, wir lebten davon, dies anzuprangern, routinemäßig und auf garantiert folgenlose Art und Weise. Die Kapitalisten waren reich, aber die Schlechten. Wir waren nicht reich, aber die Guten. Alle waren glücklich und zufrieden und keiner hat den anderen in die Kehle gebissen oder in die Augen ausgekratzt. Zwar verlor das Spiel mit der Zeit an Reiz. Nach der 30. ausländerfeindlichen Straftat durch Rechtsradikale war nur noch die Frage spannend, ob der Kolumnist es wohl schaffen würde, sich wieder was Neues zu diesem uralten Thema einfallen zu lassen. Trotzdem hätten wir wohl noch eine ganze Weile durchgehalten, wenn diese Finanzkrisen 2008 und 2011 nicht eingetreten wären. Mit ihnen brach für die Linke nämlich eine Welt zusammen. Die Welt, in der sie mit ihrem erklärten Willen, den Kapitalismus abschaffen zu wollen, ein schönes Alleinstellungsmerkmal besessen hatten. Plötzlich hatten wir Konkurrenz. Alles darf man dem Bürger nehmen, aber niemals seine Spareinlagen. Wer sich daran vergreift, macht ihn sich zum Feind. Nach der Lehman-Pleite hatte der Kapitalismus folglich keine Freunde mehr. Und die Frustrierten machten aus ihrem Herzen keine Mördergruben, sondern sie gingen auf die Straße. Mit Demos, Menschenketten, Zeltlagern zeigten sie dem Kapital, wie wenig sie von ihm hielten. Dem Kapital war es egal, aber für die radikale Linke war es erschütternd. Plötzlich hatten wir unser Ebenbild vor Augen, einen Doppelgänger, aber in 200.000-facher Vergrößerung. Und der Mensch ist nun mal so gebaut, dass er den gleichen Fehler, den er bei sich selber übersieht, sofort entdeckt, wenn Fremde diesen Fehler machen. Propagandistischer Antikapitalismus war schon immer eine einzige Jammertirade gewesen, aber jetzt fiel das erst richtig auf. Es klang ungefähr so: Kapital, du hast mir meinen Spargroschen geklaut, rück ihn wieder raus. Kapital, du bist der fieseste unter allen gierigen Geiern. Kapital, du hast mich arbeitslos gemacht, wegen dir kann ich meine Raten nicht mehr zahlen. Kapital, wegen dir sitze ich jetzt auf der Straße statt wie früher in meinem Einfamilienhaus. Alles sehr erheiternd, jedenfalls für den geschulten Marxisten, der natürlich weiß, das Kapital ist keine Beziehungskiste und es ist auch keine dicke alte Katze, die gestreichelt werden will. Liebesentzug und Vorwürfe sind zweckdienliche Mittel im Ehestreit, beim Kapital kommt man damit nicht weiter. Ob die Leute es mögen oder nicht, ist ihm völlig Schnuppe. Für solche Signale hat es keine Antenne, für derlei Sentimentalitäten fehlt in jeder Sinn. Die Leute sollen einfach arbeiten und einkaufen. Und das tun sie auch vollkommen unabhängig von den Sprüchen, die sie klopfen. Was anderes bleibt ihnen gar nicht übrig. Deshalb ist das Kapital so tolerant. Jeder unvermeidliche Gang zum Supermarkt oder zur Arbeit ist eine Abstimmung mit den Füßen, die das Kapital nur gewinnen kann. Man zeigt sein praktisches Einverständnis durch sein Verhalten. Welche Gesinnung man außerdem hegt und pflegt, ob man für Marx oder Bakunin schwärmt, ist dem Kapital egal. Denn Politisieren ist eine Variante von Freizeitgestaltung. Sollen die Schwätzer doch nach Feierabend Dampf ablassen, Hauptsache sie erscheinen am nächsten Morgen pünktlich gewaschen und rasiert im Büro. Und das tun sie, wenn sie dürfen. Wie um die ganze Verzagtheit des finanzkriseninduzierten Antikapitalismus in den westlichen Ländern überdeutlich hervortreten zu lassen, gab es dann auch noch als Kontrastprogramm den arabischen Frühling. Die Demonstranten, die den Tahrirplatz in Kairo besetzt hielten, wussten genau, was sie wollten. Sie hatten eine klare und unmissverständliche Forderung, nämlich die, dass Mubarak und sein Regime verschwinden sollten. Was genau wollten eigentlich die Occupy-Camper, die ihre Zeltlager in den Innenstädten errichtet hatten? Oder die Leute von Blockupy? Ich weiß es nicht und ich bin sicher, die wussten es auch nicht. Deshalb nämlich, weil es keiner weiß, auch nicht die klitzekleine radikale Linke. Mehr noch, wir haben es nie gewusst. Wir haben uns 40 Jahre lang nur eingebildet, es zu wissen. Und als er dann kam, der vermeintlich lang herbeigesehnte Augenblick, wo die Leute uns zuhören würden, fiel uns nichts ein. Nur, make capitalism history. Also, macht aus dem Kapitalismus Geschichte, wie es auf der sogenannten revolutionären Berliner Mai-Demonstration dieses Jahr geheißen hatte. Aber das wollten die Leute nicht wissen. Und ich mag sie nicht mehr hören und sehen, diese Sprüche, die ungefähr so viel Substanz und Verbindlichkeit besitzen wie ein Abrüstungsappell aus der Vollversammlung der UN. Die Leute wollten wissen, und ich will es auch wissen, wie macht man den? Wie? Die Finanzkrise war für uns der Offenbarungseid. Wenn alle gegen den Sozialismus sind, bin ich dafür. Dafür sein reicht. Aber wenn die Leute ermuntert nicken, müsste ich ihn machen. Und dann kommt heraus, dass ich gar nicht weiß, wie das geht. Wie bei einem Kind. Papa, ich will auf den Baum klettern, darfst aber nicht. Ich will aber, kommt gar nicht in die Tüte. Na wunderbar, ich lege mich ins Gras, gucke in den Himmel und male mir aus, wie ich mit der Geschicklichkeit eines Eichhörnchens von Ast zu Ast hüpfen würde. Wenn ich dürfte. Aber dann sagt der Papa eines Tages, mach doch. Verdammt, wie komme ich da überhaupt drauf? Und wenn ich oben bin, wie komme ich wieder runter? Es bestätigte sich abermals, wenn die Klasse, die wir die Herrschende nennen, durchhängt, tun wir es auch nur noch mehr. Wir brechen förmlich zusammen, wenn wir wegen einer Krise oder sonst was unter Handlungsdruck geraten. Wir sind halt Schönwetter- und Wohlstandssozialisten gewesen, mehr nicht. Wir sind so ratlos und hilflos wie die Massen, die in der Depression nicht revolutionär werden, sondern depressiv. Sie wollen keine neue, andere Gesellschaft, sondern sie sehnen sich nach den besseren alten Zeiten zurück, als der Kapitalismus ihnen Wohlstand garantierte. Das Einzige, was in Griechenland noch wächst, ist die Selbstmordquote, ein zuverlässiger Indikator für die Stimmung im Land. Die Selbstmordquote zeichnet sich nämlich dadurch aus, bei Revolutionen, übrigens auch bei Kriegsausbrüchen, schlagartig abzusinken. Die Menschen finden dann für ihre Aggressionen einen äußeren Feind und müssen sie nicht mehr bis zur Selbstzerstörung gegen die eigene Person richten. Sie gewinnen das Gefühl zurück, ihrem Schicksal nicht ohnmächtig ausgeliefert zu sein, sondern es selbst in die Hand nehmen zu können, als Kollektiv durch die gemeinsame Aktion. Sie spüren, dass sie viele sind und als Masse tatsächlich Macht besitzen. Keiner der linken Gruppen in Griechenland ist es gelungen, die hinter der Niedergeschlagenheit und Verzagtheit lauernde Angriffslust zu befreien. Im Gegenteil, bei der Wahl entschieden die Leute sich dafür, genau den Politikern aus der Hand zu fressen, die ins Zuchthaus zu schicken, sie vorher angedroht hatten. Den gleichen Verlauf dürfte die Krise überall nehmen, wo sich die Lage verschärft. Ursache ist einerseits, dass kein Konzept für funktionierenden Sozialismus existiert, andererseits aber auch der Sozialstaat. Man kann ihn beschimpfen, man kann gegen ihn randalieren, aber erhalten muss man ihn. Deshalb waren die Demonstrationen in Athen, wie militant sie auch gewesen sein mochten, nur Spektakel. Denn wenn dieser Sozialstaat pleite geht, bleiben die Beamtengelder und die Rentenzahlungen aus und das will keiner. Und weil dies keiner will, muss keine Regierung einen Umsturz fürchten. Man kann eben die Kuh nicht mehr schlachten, wenn man sich daran gewöhnt hat, von ihrer Milch zu leben. Einerseits ist es unumgänglich, den Sozialstaat zu fordern, andererseits gibt es ihn nicht umsonst. Der Preis ist ein Ausmaß an Integration ins System, das eine Revolution nach herkömmlichem Muster fast unmöglich macht. Auch wenn die Bedürftigen wenig und immer weniger bekommen, wie in Griechenland, ist das Wenige immer noch besser als nichts. Und wer am Ende ist, bringt sich lieber selbst um, statt den Ministerpräsidenten zu erschießen, weil das auch nichts nützen würde. Wieso? Da gibt es 40.000 Euro für den Knast jedes Jahr. Es lohnt sich. Wir haben nachher Zeit zu diskutieren. Nur Geduld. Es lohnt sich deshalb, genauer hinzuschauen, wie der Sozialstaat funktioniert. Neben der Versorgung Bedürftiger organisiert er nämlich die Vereinzelung der Menschen durch Eliminierung der Massen. Die Elendsverwaltung, wie man die Sozialbürokratie polemisch nennen könnte, sorgt dafür, dass aus dem Elend Statistik wird. Rührselige Darstellungen von Einzelfällen ändern daran überhaupt nichts. Sie verhelfen nur dem Lesepublikum zum Gefühl, wie gut es mir doch im Vergleich zu denen. Die Verelenden selbst werden solche Geschichten ablehnen und sie tun gut daran. Sie müssen nicht mehr aufgeklärt werden, das wurden sie schon aus erster Hand, nämlich durchs Leben. Sie müssen nicht lesen, sondern handeln. Aber dazu nahm ihnen der Sozialstaat sukzessive jede Chance im Maße, wie er moderner und komfortabler wurde. Der immer noch geläufige Ausdruck Stempeln geben entstammt einer Zeit, als Arbeitslose täglich, also tatsächlich, mit ihrer Stempelkarte beim Arbeitsamt erscheinen und sie abstempeln lassen mussten. Vor diesem Behördengang drückte sich keiner, weil er mit der Auszahlung der Tagesration an Unterstützung verbunden war. Es versteht sich von selbst, dass es dabei zu Warteschlangen und Gedränge kam. Die heutige monatliche Überweisung aufs Konto ist bequemer, um den Preis freilich, dass ein Arbeiter Mutterseelen allein mit Discounterbier vor der Glotze verschimmeln kann. Ohne Aufsehen zu erregen oder ein öffentliches Ärgernis zu werden, löst sich der Fall mit der Zeit von selbst. Stehen hingegen 100 Einzelne wartend herum und fühlen sich von der schikanösen Prozedur provoziert, kann es zu Motzereien kommen. Und die Motzereien können sich zu einem Tumult aufschaukeln. Es kann sogar passieren, dass die Einzelnen sich als Masse empfinden und so handeln, indem sie zum Beispiel das Mobiliar zerlegen und den Schalter stürmen. In der Masse fühlt man sich geschützt und stark, die Menschen denken und anders dann und handeln dann anders, als sie dies in ihrer Eigenschaft als Einzelpersonen täten. Hinzu kommt, dass man Publikum hat und, von ihm angespornt, sich zu Äußerungen und Aktionen hinreißen lässt, die man sich verkneifen würde, stünde man allein vor dem Schalter, hinter dem der Beamte thront wie der liebe Gott. Massen sind stets ein Risiko, weil sie eine unkalkulierbare Eigendynamik entwickeln können. Treten solche lokalen Massenphänomene öfter auf, liegen Unruhen in der Luft, von denen man im Voraus nie genau weiß, zu welchem Resultat sie am Ende führen werden. Es kann passieren, dass Teilerfolge die Massen dazu ermutigen, aufs Ganze zu gehen. Es kann passieren, dass die Repression ihren Zorn anstachelt. Aber es kann natürlich auch passieren, dass ein Wasserwerfer genügt, die Gemüter abzukühlen und danach ist alles vorbei. Man weiß es einfach nicht. Darum ist es sehr clever von der Sozialbürokratie, Situationen mit Restrisiko gar nicht erst entstehen zu lassen. Also die Kunden freundlich zu behandeln, sie nicht dauernd antanzen zu lassen, sondern ihnen Geld aufs Konto zu überweisen, wie wenn sie noch Gehaltsempfänger wären. Sie sind aber keine, sie treffen keine Kollegen. Ein Wir-Gefühl stellt sich nur bei Fußballspielen der Nationalmannschaft ein. Im Alltag fühlt sich jeder so machtlos und bedeutungslos wie eine Portion Fliegendreck. Und so fühlt er sich nicht nur, sondern das ist er als isolierter Einzelner auch. Dem linken Organisator, auch er ein Kind der verwalteten Welt, fällt natürlich sofort die Lösung ein. Arbeitsloseninitiativen. Man muss die Leute aus ihrer Vereinzelung heraus und wieder zusammenbringen. Gemeinsam sind wir stark. Alles ist nur eine Organisationsfrage. Aber was sollen die Arbeitslosen denn tun, wenn sie zusammenkommen, wo jeder doch die Geschichte des anderen schon aus eigener Erfahrung kennt? Wenn sie sich in einem Raum treffen, in den sie aus freiem Willen gekommen sind und für den sie der Behörde, die ihn zur Verfügung stellte, sogar dankbar sein müssten. Nirgends ein Zwang, gegen den man sich wehren, nirgends ein Schalter, den man gemeinsam zerlegen kann. Wie sollen sich unter solchen Treibhausbedingungen Kollektivbewusstsein, Solidarität und Angriffslust entwickeln? Also was sollen sie tun? Gemeinsam Lohnarbeit und Kapital lesen? Sie haben doch weder das eine noch das andere. Und Seminare haben noch nie genützt. Man braucht eine Wut und eine unmittelbare Konfrontation mit dem Feind für eine Revolt. Ich kenne keine, die ohne die Polizei auf die Beine gekommen wäre. Die Folgen dieser Entwicklung zeigen sich in Griechenland. Einerseits ein Szenario, von dem Linksradikale und Marxisten immer träumten. Wirtschaftskrise, Staatskrise, Massenarmut, Massenarbeitslosigkeit. Also genau die richtigen Bedingungen dafür, dass die Menschen den wahren Charakter des Kapitalismus durchschauen und erkennen. Und erkennen, dass die sozialistische Revolution alternativlos ist. Andererseits aber, diese Revolution bleibt aus, da rührt sich überhaupt nichts. Damit stellt sich die Frage, ob der Linksradikalismus herkömmlicher Art nicht ein Nostalgietrip gewesen ist, der die Realität, namentlich den Sozialstaat, samt seiner Integrationsmechanismen ebenso ausgeblendet hatte, wie eine überalterte Bevölkerung und den organisierten Kapitalismus, den Spätkapitalismus, der sich von jenem, den Marx vor Augen hatte, stark unterscheidet. Überalterte Bevölkerung ist insofern interessant, als Griechenland ungefähr die gleiche Altersstruktur und die gleiche Geburtenzahl, also wie die Bundesrepublik hat, also von wegen früher mal der Süden anders, das ist nicht mehr. Und ich kenne keine Revolution, also der Bevölkerungsdurchschnitt in Griechenland ist wie in Deutschland über 40. Ne? Und mir ist keine Revolution der 40-Jährigen bekannt. Das machen immer 20-Jährige, ne? Also wie in den arabischen Ländern. Also der Unterschied zu früher ist eben dieser Sozialstaat. Ein Sozialstaat hatte Marx überhaupt nicht gekannt. Und über die Deklassierten hat er sich zum Beispiel in der 18. Brumaire des Louis Bonaparte ausgesprochen despektierlich geäußert. Geld geschenkt und Geld gepumpt zu bekommen, das war die Perspektive, womit Louis Bonaparte die Massen zu ködern hoffte. Schenken und pumpen, darauf beschränkt sich die Finanzwissenschaft des Lumpenproletariats, des Vornehmen und des Gemeinen. Das war Marx. Als schwer vermittelbarer Dauerarbeitsloser und Empfänger von Hartz IV kann man angesichts dieses wenig schmeichelhaften Befundes durchaus etwas zusammenzucken und ins Grübeln kommen, ob man sich den Sieg der Arbeiterklasse wirklich wünschen soll. Marx lässt es sich nicht nehmen, ins Detail zu gehen und eine ätzende Aufzählung zu liefern, ohne jede Sympathie, Empathie und Therapie. Für Randgruppen, die Sorgenkinder des Sozialstaats, hat er überhaupt nichts übrig. Er schrieb, neben zerrütteten Rouet der Aristokratie mit zweideutigen Subsistenzmitteln und von zweideutiger Herkunft, neben verkommenen und abenteuernden Ablegern der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlassene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Bordellhalter, Lastträger, Tagelöhner, Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler, kurz die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die Franzosen La Bohème nennen, mit diesem ihm verwandten Elemente bildete Bonaparte den Stock der Gesellschaft vom 10. Dezember. Wohltätigkeitsgesellschaft, insofern alle Mitglieder wie Bonaparte das Bedürfnis fühlten, sich auf Kosten der arbeitenden Nation wohlzutun. Auf Kosten der arbeitenden Nation, so denken heute nur noch die Marktradikalen in der FDP und nicht mal die trauen sich, das noch laut zu sagen. Marx hatte keine Hemmung, schließlich war der Sozialismus als Verein freier Produzenten gedacht, nicht als Unterstützungskasse für mittellose Konsumenten. Sich auf Marx zu berufen, ist also ziemlich riskant, weil er mit anderen Umständen konfrontiert gewesen war, als wir sie heute vorfinden. Revolutionsromantik hat gegen den Sozialstaat keine Chance, weil die Massen, die ihn abschaffen sollen, dies aus einsichtigen Gründen nicht wollen. Sie wollen ihn nicht abschaffen, sondern sie wollen mehr davon. Ob sie es auch kriegen, hängt davon ab, wie das nationale Kapital im internationalen Konkurrenzkampf sich behauptet. Damit müssen sie sich abfinden und das tun sie auch. Überhaupt ist es mit den historischen Vorbildern nicht weit her, wenn man genauer hinschaut. Vielleicht ging es vielen ähnlich wie mir, also vielen von Ihnen ähnlich wie mir. Wenn es bei Demos oder Protestkundgebungen zum rituellen Absingen der Internationale kam, habe ich das mit zugeklappten Ohren durchgestanden. Vom Text kannte ich nur den Refrain, die Zeile mit dem letzten Gefecht, die irgendwie an die Endsiegsmythologie der Nazis erinnert. Aber was soll's, niemand ist vollkommen, auch die Arbeiterbewegung nicht, irren ist menschlich, verzeihen ist göttlich. Man hätte besser die Ohren aufsperren und zu hören bekommen sollen. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets mal noch zum Hungern zwingt. Hier und heute doch nur noch in der Abmagerungsklinik. Kann man sowas in der BRD und an die eigene Adresse gerichtet wirklich noch singen, wo doch Übergewicht eine besonders die in der Unterschicht verbreitete Volkskrankheit geworden ist? Konnte man es damals, als die Wirtschaft in Deutschland wegen der Aufrüstungsprogramme für Weltkrieg I boomte, ich zitiere die Fassung von Emil Luckhardt aus dem Jahr 1910, und das war gerade die Zeit, als hier der große Boom losging, die einzige, die ich in der Wikipedia fand. Mit dem deutschen Text der Internationale hatte die Dichtkunst ein Niveau erreicht, ab dem es nur noch aufwärts gehen konnte, ein Beweis dafür, dass die Geschichte vom Kulturverfall ein Märchen ist. Aber das ist nicht das Thema hier, sondern das Thema ist die erste Hälfte der dritten Strophe, in der es heißt: In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, wir sind die stärkste der Parteien. Die Müßiggänger schiebt beiseite, diese Welt muss unser sein. Also die Müßiggänger müssen weg, nicht die Kapitalisten. Denn alles kann man den Bürgern vorwerfen, nur nicht Faulheit. Sie waren die erste herrschende Klasse, die in der ganzen Weltgeschichte, die auf die absurde Idee gekommen ist, dass Arbeit den Menschen nicht schändet, sondern adelt. Worüber sich schon Nietzsche beklagte. Ich zitiere kurz Nietzsche: Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis der Erholung und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. Man ist es seiner Gesundheit schuldig. So redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zur Vita Contemplativa, das heißt zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden, nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgebe. Das ist typisch bürgerlich. Ne? Unbegreiflich, dass nach den Konzentrationslagern, über deren Eingang der Satz Arbeit macht freigestanden hatte, und nach den Arbeitslagern in der Sowjetunion, solchen Unfug wie mit Müßiggänger schiebt beiseite noch jemand singen mag, wie zum Beispiel Hannes Wader. Und auf der Website der Jusos in Niedersachsen steht exakt dieser Text mit dem Vermerk: Juso-Liedgut. Die Hymne der Jusos ist die Internationale. Das Lied wurde 1888 komponiert und ist seitdem das meistverbreitete Kampflied der internationalen Arbeiterbewegung. Auch von der Arbeiterbewegung kann man also nur lernen, wie man es heute auf keinen Fall machen soll. Es gibt keine Tradition, die man fortsetzen könnte, und es gibt keine nacheifernswerten Vorbilder. Der ideologische Linksradikalismus unterstellt aber deren Existenz. Er war die kuschelige Höhle gewesen, in die man vor der fremden, unbekannten Wirklichkeit geflüchtet ist, wie in ein Vereinslokal, wo die alten Kumpel sitzen von Thomas Münzer bis Che Guevara. Vielleicht ist es sogar heilsam, dass dieser Laden durch die Finanzkrisen in Konkurs gegangen ist. Das war's. Ja, wenn jetzt jemand eine Frage hat, dann nur zu, ne? Diskussion ist eröffnet. Ja, also eine kurze Frage zum Thema Sozialhilfebezug oder halt die These scheint hier zu sein von dir, dass Leute, die irgendwie arbeiten gehen müssen, keine Revolution machen können wollen, beziehungsweise wenn sie arbeitslos sind, bekommen sie halt ihr blödes Hartz IV, wofür sie auch noch bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Also ich verstehe diese Logik nicht, weil du hast gesagt, ja gut, die Leute müssen morgens immer ins Büro gehen. Klar, sonst bekommen sie ihren blöden Lohn nicht. Und die Behauptung, das ist eine Abstimmung mit den Füßen, wenn die Leute einkaufen gehen, Entschuldigung, irgendwo müssen sie halt ihr blödes Fressen und den ganzen anderen Kram herkriegen. Das gibt es doch nur, weil man hier ein Privateigentum hat in dieser scheiß kapitalistischen Gesellschaft. Da muss jeder, ob du jetzt Privateigentümer bist oder ich bin Kommunist, ich muss genauso einkaufen gehen. Wenn ich klaue, dann werde ich halt erwischt und komme in den Knast. Also deswegen kann das doch keine Logik sein, zu sagen, die Leute gehen einkaufen und bezahlen dafür und deswegen können sie keine Revolution machen. Bitte erklär das ein bisschen. Ja, also offensichtlich tun sie es nicht. Ne? Das wäre mal das Erste, was wir feststellen müssen. Das steht außer Frage. Ja. Gut, dann erklär du mir doch mal, warum sie keine machen, wenn das alles so gut geht. Ja. Dann erklär du mir doch lieber mal umgekehrt, warum sie keine Revolution machen, wenn das alles so wunderbar geht, wie du sagst. Warum machen sie das nicht? Die Leute machen keine Revolution, weil sie nicht richtig agitiert werden. Das ist schwierig. Ah! Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn sie agitiert werden, da will ich dir auch recht geben, zum Großteil mit dummen Phrasen agitiert. Das ist auch richtig, aber dann müsste man sich an deiner Stelle, du bist jetzt ein älterer Genosse in Anführungszeichen, sich hinstellen und den Leuten richtige Dinge über Kapital und Staat erzählen, die ihnen die Linkspartei nicht erzählt, die ihnen die Attac-Idioten nicht erzählen und so weiter. Das ist nicht das Problem, dass die den Kapitalismus lieben. Im Augenblick leider nicht mehr. Das waren gute alte Zeiten. Die mochten den Kapitalismus, wir mochten ihn nicht. Das hat völlig ausgereicht. Im Augenblick müsste man sagen, wie macht man diesen verdammten Sozialismus? Wie macht man eine bessere Gesellschaft? Fang doch mal an. Keiner weiß, wie das laufen soll. Das ist doch das Problem. Ich weiß, wie das laufen soll. Und nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil ich den Marx gelesen habe. Das haben ein paar andere Leute auch gemacht. Und da steht, es gibt den blöden Spruch, oder der ist nicht blöde, nieder mit dem Lohnsystem, anstatt gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Das hat die Arbeiterbewegung immer gesagt, gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Ja, du bist jetzt Wirtschaftsminister, was machst du als nächstes? Also ich schaffe mich ab als Wirtschaftsminister. Ich sage, das Privateigentum wird abgeschafft. Ja gut, aber wie... Irgendjemand muss doch irgendwas machen. Was machst du dann? Du hast jetzt die Macht erobert. Du bist Lenin. Du hast alle Macht. Du kannst machen, was du willst. Was tust du jetzt als nächstes? Super Beiträge. Was mache ich, wenn ich der Lenin bin, wenn es eine globale kommunistische Revolution gegeben hat? Dann muss ja nicht alles sich wie 1917 wiederholen. Ein bisschen weniger Führung, ja, aber was wir dann machen, ist ganz einfach Staat und Kapital abschaffen. Das heißt, Warenproduktion wird abgeschafft, Geld wird abgeschafft. Wir produzieren nach den Bedürfnissen. Die Leute brauchen halt zum Essen und zum Trinken und das macht man dann halt. Und Wohnung und so weiter und den ganzen Quatsch. Danach produziert man. Ganz einfach. Das haut natürlich leider hinten und vorne nicht hin. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil der Kapitalismus nicht einfach nur ein Herrschaftsverhältnis ist, sondern weil er ein sehr leistungsfähiges und außerordentlich kompliziertes Produktionssystem installiert hat, nämlich die Arbeitsteilung. Eine Arbeitsteilung, die wiederum voraussetzt, dass es ein anderes System gibt, welches die Produktion in bestimmter Proportion und in bestimmtem Volumen erzwingt. Irgendeine Steuerung muss es dafür geben. Also wir sind nicht mehr in der Zeit, als es nur Stadt und Land gab und dann kommen die Bauern in die Stadt mit ihren Tomaten und kriegen dafür, was weiß ich, so, oder kann sich auf einfachen Tauschhandel zurückfallen. Sondern dann muss jemand wissen, wie man diese verdammte Produktion steuert. Das haben die Kommunisten nie geschafft. Die haben eine Riesenbehörde errichtet. Eine Riesenbehörde. Und diese Behörde hat es auch nicht geschafft. Und die wird es auch nicht schaffen. Denn wenn eine Behörde das schaffen würde, die Arbeitsteilung richtig zu organisieren, dann hätten die Könige damals schon so eine Behörde eingerichtet und die säßen immer noch auf dem Thron. So funktioniert das aber nicht. Das ist eine ganz, ganz kritische Frage. Und wenn man da so munter hingeht und sagt, ja, dann produzieren wir endlich für die Bedürfnisse und so weiter, dann riskiert man fürchterliche Hungersnöte. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Das ist ein Spiel mit dem Feuer unter den heutigen Bedingungen, wo die Geld- und Warenströme praktisch Lebensadern geworden sind, von denen, die wir für unsere Existenz brauchen, wo die gekappt werden, da geht es wirklich ums nackte Leben. Ne? So ist das nun mal heute. Damit muss man sich abfinden, dass es so ist. Ja, bitte. Ja, ich glaube, du hast das Argument nicht verstanden, wenn ich sage, man produziert nicht nach den Bedürfnissen. Ich habe es doch vorher angedeutet, Privateigentum wird abgeschafft an Produktionsmitteln. Du brauchst dann kein Tauschmittel. Geld wird abgeschafft. Wenn du immer, und das haben auch die Sowjetkommunisten, der Ostblock und so weiter falsch gemacht, die haben nie das Geld abgeschafft. Die haben immer noch diese blöde Tauschwertplanung gehabt. Und die hat dann nicht funktioniert. Da hast du vollkommen recht. Ihre Behörde hat nicht funktioniert, weil sie immer noch Tauschwert gemacht haben. Das muss man abschaffen. Das geht. Das hat der Marx gesagt. Kritik der politischen... Das hat er nicht gesagt. Kritik der politischen Ökonomie. Ach, doch, das ist die einzige vernünftige Konsequenz, nein, die man daraus ziehen kann, wenn man kein Revisionist ist. Aus dem Marx. Und deswegen, dieses, klar, wenn hier sozusagen die Geldströme zusammenbrechen, klar, sicher, dann verhungern noch mehr Millionen, es verhungert eh eine Milliarde jeden Tag oder sind dauernd am Hungern. Es ist eine Milliarde Menschen hungern und sterben früher oder später auf diesem schönen Planeten. So viel. Tag. Ja, im Lauf ihres Lebens, dass die Menschen nur einmal sterben, das habe ich auch schon gewusst. Schönes Argument. Ja. Was ich jetzt kurz sagen wollte, Arbeitsteilung hat es auch in der Vormoderne gegeben und deswegen gibt es eine Produktions- und Reproduktionsteilung, gäbe es dann halt im Kommunismus ohne Geld. Versteht ihr, das Geld muss man abschaffen, es ist so primitiv und da kriegt man eine tausendmal produktivere Arbeitsteilung hin. Das muss man mal verstehen. Das versteht kein Mensch, weil... Doch, ich habe verstanden und andere haben es auch verstanden. Na gut, ey, lass mal. Über Glaubensfragen wollen wir jetzt nicht diskutieren. Das hat nichts mit Glauben, sondern mit Wissen zu tun, aber bitteschön. Das sagen alle. Naja, gut. Weitere Fragen? Anmerkungen, egal was. Dann bitte ans Mikro, sonst verstehen die Leute da hinten das überhaupt nicht. Wo habe ich denn eigentlich meine Lösung? Bitte? Also, wenn man dein letztes Buch gelesen hat, dann hat sich zumindest, also ich kenne jetzt nicht irgendwie alles, was du geschrieben hast und so weiter, ich bin da jetzt nicht so unterwegs, aber ich habe mir das angeschaut. Und ich hatte das Gefühl, das ist schon sehr pessimistisch, beziehungsweise ich will nicht sagen resignierend, aber doch sehr negativ geschrieben war über die gesamten Verhältnisse. Und ich hatte mich mal gefragt, kommt da jetzt noch mehr? Oder ist das einfach nur ein Moment, eine Momentaufnahme, wo wir stehen. Wir sitzen halt hier und hören uns das an und bekommen halt deine Gedanken mit, aber die Hälfte lacht immer noch, weil sie das hier für ein großes Theater hält. Hast du noch weitere Gedanken dazu? Was soll ich nur dazu sagen? Ne? Sag doch was. Oh, ich habe noch eine ganze Menge. Ja. Ich habe noch eine ganze Menge. Ich kann auch noch ein bisschen vorlesen, wenn ihr Lust habt. Eine halbe Stunde habe ich noch. Ja, aber da müsste man dann schon andere Leute auch fragen, ob die das auch wollen. Na gut, dann mache ich noch ein bisschen was über den Kapitalismus. Jetzt haben wir ja von den Linksradikalen gesprochen. Na? Also... Wenn es jemand nicht mag, soll er es sagen und können es jederzeit abbrechen. Ne? Das ist jetzt nur, um das zu füllen. Zugabe. Ja, Zugabe. Also, ich resümiere jetzt kurz nochmal das, was in dem vergangenen Beitrag kam. Statt dem Sozialismus Auftrieb zu geben, haben die Finanzkrisen also seinen Untergang besiegelt. Es hat sich in ihnen gezeigt, dass der Sozialismus nicht nur faktisch tot ist,